sage ich dir, Eowyn von Rohan, dass du schön bist. In den Tälern unserer Berge wachsen schöne, leuchtend bunte Blumen und noch schönere Mädchen. Doch weder eine Blume noch eine Jungfrau habe ich bis heute in Gondor gesehen, die so schön ist und so traurig. Vielleicht haben wir nur noch wenige Tage, bevor das Dunkel auf unsere Welt herabsinkt. Und wenn es kommt, so hoffe ich, ihm mit Fassung zu begegnen. Doch würde es mir das Herz leichter machen, könnte ich dich sehen, solange die Sonne noch am Himmel steht. Denn du und ich, wir sind beide unter die Schwingen des Schattens geraten, und dieselbe Hand hat uns zurückgeholt. »Ach, mich nicht, mein Herr«, sagte sie, »auf mir liegt der Schatten noch immer. Erwarte von mir keine Heilung. Eine Schildjungfrau bin ich, und meine Hand ist unzart. Aber dafür wenigstens lass mich dir danken, dass ich nicht mehr mein Zimmer hüten muss. Mit Erlaubnis des Herrn Statthalters werde ich in den Garten gehen können.« Und sie verneigte sich und wandte sich zum Haus zurück. Faramir aber ging noch lange allein durch den Garten, und sein Blick wanderte nun öfter zum Haus als zu den Ostwällen hin. Gekehrt rief er den Wart und ließ sich von ihm berichten, was er über die Jungfrau von Rohan zu sagen wußte. »Doch ich habe keinen Zweifel, Fürst«, sagte der Mann, »dass ihr von dem Halbling mehr erfahren würdet, der bei uns ist, denn er ist mit den Reitern des Königs gekommen und am Ende bei der Jungfrau gewesen, wie man mir sagt.« Und so wurde Merry zu Faramir gebeten, und bis der Tag zur Neige ging, redeten sie lange miteinander. Und Faramir erfuhr vieles, mehr sogar, als Merry in Worten aussprach. Und nun glaubte er, den Kummer und die Unruhe der Jungfrau von Rohan besser zu verstehen. Und am schönen Abend gingen Faramir und Merry zusammen durch den Garten, doch Eowyn kam nicht. Am Morgen aber, als Faramir aus den Häusern trat, sah er sie auf der Mauer stehen, und sie war ganz in Weiß und schimmerte in der Sonne. Er rief sie, und sie kam herab, und zusammen gingen sie über das Gras oder setzten sich unter einen grünen Baum, bald schweigend, bald im Gespräch. Und als der Wart aus seinem Fenster schaute, war er von Herzen froh, denn er war ein Heiler, und dies nahm ihm einige Sorgen ab. Denn so sehr auch die Befürchtungen und Vorahnungen dieser Tage die Menschen bedrückten, war doch so viel gewiss, dass unter seinen Pfleglingen diese beiden gute Fortschritte machten und täglich kräftiger wurden. Und so kam der fünfte Tag, seit Frau Eowyn zum ersten Mal Faramir aufgesucht hatte. Und wieder standen sie auf der Stadtmauer und schauten hinaus. Noch immer waren keine Nachrichten eingetroffen, und allen war schwer ums Herz. Auch das Wetter war nicht mehr so mild, es war kalt geworden, und in der Nacht war ein scharfer Wind von Norden gekommen, der noch zunahm, und das Land sah grau und öd aus. Sie hatten warme Kleider und dicke Mäntel angezogen, und über allem trug Frau Eowyn einen sommernachtblauen Umhang, der an Saum und Kragen mit silbernen Sternen besetzt war. Faramir hatte danach geschickt und ihn ihr umgelegt, und er fand, dass sie schön und sogar königlich darin aussah, als sie neben ihm stand. Der Umhang war für seine Mutter Finduilas von Amroth gefertigt worden, die früh gestorben und für ihn nur noch eine Erinnerung an das Schöne aus fernen Tagen und an seinen ersten großen Kummer war. Und ihr Gewand schien ihm Eowyns Kummer und Schönheit würdig zu kleiden. Aber nun zitterte sie unter dem Sternenmantel und blickte nach Norden dem kalten Wind entgegen, dahin, wo der Himmel in der Ferne hart und hell war. »Wonach hältst du Ausschau, Eowyn?« sagte Faramir. »Liegt nicht das schwarze Tor in dieser Richtung?« sagte sie. »Und muß er nicht dort nun hinkommen? Vor 7 Tagen ist er fortgeritten.« 7 Tage«, sagte Faramir, »doch denk nicht schlecht von mir, wenn ich dir sage, sie haben mir eine Freude und eine Qual bereitet, wie ich nie geglaubt hatte, sie erfahren zu müssen. Die Freude, dich zu sehen. Die Qual in der Angst und Ungewissheit dieser finsteren Stunden. Eowyn, ich möchte nicht, dass unsere Welt schon endet. Und ich möchte nicht so bald verlieren, was ich eben erst gefunden habe.« »Verlieren, was du eben erst gefunden hast, mein Herr?« antwortete sie, aber sie sah ihn ernst und mit freundlichen Augen an. »Ich weiß nicht, was du in diesen Tagen gefunden hast, das du verlieren könntest. Doch bitte, mein Freund, sprechen wir nicht davon. Sprechen wir überhaupt nicht. Ich stehe am Rand eines Abgrunds, und vor meinen Füßen ist alles dunkel. Aber ob hinter mir Licht ist, kann ich nicht sagen. Ich kann mich noch nicht umsehen. Ich warte auf einen Schicksalsschlag.« »Ja, wir warten auf den Schicksalsschlag«, sagte Faramir. Und dann redeten sie nicht mehr, und als sie auf der Mauer standen, schien es ihnen, dass der Wind erstarb, das Licht schwand und die Sonne sich trübte, und alle Geräusche aus der Stadt oder dem Land ringsum erstickten. Weder der Wind war zu hören, noch eine Stimme oder ein Vogelruf. Kein Rascheln von Blättern, weder der eigene Atem, noch das Klopfen ihrer Herzen. Die Zeit stand still. Sie. Und ihre Hände trafen und verschränkten sich, ohne dass sie es merkten. Und noch immer warteten sie und wussten nicht auf was. Dann schien plötzlich über den Kämmen des fernen Gebirges ein noch gewaltigerer, dunkler Berg in die Höhe zu wachsen und sich aufzutürmen wie eine Woge, bereit, die Welt unter sich zu begraben. Blitze umzuckten ihn, und ein Beben lief durch den Erdboden, das die Mauern der Stadt erzittern ließ. Von überall aus dem Land stieg ein Ton wie ein Ächzen auf, und plötzlich spürten sie wieder, dass ihre Herzen schlugen. »Das erinnert mich an Numenor«, sagte Faramir und war erstaunt, sie sprechen zu hören. »An Numenor?« sagte Eowyn. »Ja«, sagte Faramir, »an Westernis, das versunkene Land, und an die große dunkle Woge, wie sie über die Wiesen flutet und über die Berge und immer weiter, eine unentrinnbare Dunkelheit. Ich träume oft davon.« »Dann glaubst du, dass jetzt die Dunkelheit hereinbricht?« sagte Eowyn, »die unentrinnbare?« Und plötzlich lehnte sie sich an ihn. »Nein«, sagte Faramir und sah ihr ins Gesicht, »es war nur ein Bild vor dem inneren Auge. Ich weiß nicht, was jetzt geschieht. Im Wachen sagt mir die Vernunft, dass ein großes Unglück geschehen ist und dass unsere Tage zu Ende gehen. Aber mein Herz sagt Nein dazu. Und alle Glieder werden mir leicht und eine Freude und Hoffnung überkommt mich, die die Vernunft nicht leugnen kann. Eowyn, Eowyn, weiße Jungfrau von Rohan, in dieser Stunde glaube ich nicht, dass die Dunkelheit von Dauer sein kann.« Und er beugte sich zu ihr und küsste sie auf die Stirn. Und so standen sie auf der Mauer der Hauptstadt von Gondor. Und ein starker Wind kam auf und zauste ihnen die Haare, und sein Schwarzes vermischte sich flatternd mit ihrem Goldblonden. Der Schatten verzog sich, die Sonne trat hervor, und Licht flutete über das Land, und die Wasser des Anduin glänzten wie Silber, und in allen Häusern der Stadt sangen die Menschen vor Freude, die sie erfüllte, ohne dass sie wussten, warum. Und bevor die Sonne weit von der Mittagshöhe herabgesunken war, kam von Osten ein großer Adler geflogen und brachte von den Fürsten des Westens Nachricht, die alle Hoffnungen überstieg. Und er rief: »Singet nun, ihr Menschen des Turms von Arnor, denn Saurons Reich ist für immer dahin, und der dunkle Turm liegt in Trümmern. Singet und frohlocket, ihr Männer des Wachturms, denn nicht vergebens habt ihr gewacht. Das schwarze Tor ist zerbrochen, und euer König hat es durchschritten, und er ist siegreich. Singet und seid froh, all ihr Kinder des Westens, denn euer König kehrt wieder und wird unter euch weilen Zeit eures Lebens. Und ein weißer Baum wird wieder blühen. An hoher Stelle pflanzt ihn der König, und gesegnet sein wird die Stadt. Singet nun alle.« Und das Volk sang auf allen Straßen. Folgten waren Festtage. Denn Frühling und Sommer trafen sich und feierten zusammen auf den Feldern von Gondor. Reitende Boten kamen nun von Kaer Andros mit Berichten von allem, was geschehen war, und die Stadt machte sich bereit, den König zu empfangen. Merry wurde ins Feldlager berufen und fuhr mit den Wagen, die Vorräte nach Osgiliath brachten, und von dort zu Schiff nach Kaer Andros. Faramir aber blieb, denn da er nun genesen war, trat er sein Amt als Statthalter an, wenngleich nur für kurze Zeit, und mit der Aufgabe, alles vorzubereiten für den, der ihn ablösen sollte. Und auch Eowyn blieb, obwohl ihr Bruder Nachricht gab und sie bat, zum Feld von Cormallen zu kommen. Dies wunderte Faramir, doch sah er sie nun selten, denn er hatte viel in Amtsgeschäften zu tun, und noch immer wohnte sie in den Häusern der Heilung und ging allein im Garten umher. Und ihr Gesicht wurde wieder bleich, und in der ganzen Stadt schien sie allein Schmerz und Kummer zu leiden. Und der Heilwart machte sich Sorgen und sprach mit Faramir. Da kam Faramir und besuchte sie, und als sie wieder zusammen auf der Mauer standen, da sagte er, »Eowyn, warum bleibst du hier und gehst nicht zu den Freudenfesten in Cormallen, hinter der Insel Kairandros, wo dich dein Bruder erwartet?« Und sie sagte, »Weißt du das nicht?« Er aber sagte, »Zwei Gründe kann es geben, aber welcher es ist, weiß ich nicht.« Und sie sagte, »Lass mich nicht Rätsel raten, sag es deutlicher.« »Wie du willst, hohe Frau«, sagte er, »entweder du gehst nicht hin, weil nur dein Bruder dich gerufen hat, und weil es dir nun keine Freude macht, den Herrn Aragorn, Elendils Erben, als Sieger zu sehen, oder aber weil ich nicht hingehe und du mir nahe bleiben möchtest, aber vielleicht auch aus beiden Gründen, und du weißt selbst nicht aus welchem. Eowyn, liebst du mich nicht? Oder willst du mich nicht lieben?« »Ich wäre gern von einem anderen geliebt worden«, antwortete sie. »Aber Mitleid will ich von keinem Mann, das weiß ich«, sagte er. »Du sehntest dich nach Herrn Aragorns Liebe, weil er edel und königlich ist und weil du durch Ruhm und Glanz über uns arme Würmer weit erhoben zu werden wünschtest. Und wie ein junger Soldat einen großen Kriegshauptmann bewundert, so hast du ihn bewundert. Und er verdient es, denn er ist ein Großer unter den Menschen, der Größte heutzutage. Aber als er dir nur Verständnis und Mitleid bezeigen konnte, da wolltest du lieber gar nichts, es sei denn den Heldentod in der Schlacht. Sieh mich an, Eowyn.« Und Eowyn sah Faramir lange unverwandt an. Und Faramir sagte, »Verschmähe nicht Mitleid, Eowyn, wenn es aus ehrlichem Herzen kommt. Doch was ich dir entbiete, ist kein Mitleid. Denn du bist eine edle und kühne Jungfrau und hast selbst unvergesslichen Ruhm erlangt. Und schöner erscheinst du mir, als selbst in elbischer Zunge zu sagen wäre. Und ich liebe dich. Zuerst hast du mir nur Leid getan in deinem Kummer. Jetzt aber, und wärest du auch frei von allem Leid, aller Furcht und jedem Mangel, wärest du die strahlende Königin von Gondor, würde ich dich dennoch lieben, Eowyn. Liebst du mich nicht?« Da wandelte sich Eowyns Sinn, oder zumindest verstand sie ihn nun. Und plötzlich war es für sie nicht mehr Winter, und die Sonne schien. »Da stehe ich in Minas Anor, dem Sonnenturm«, sagte sie, »und sieh da, der Schatten ist fort. Ich will keine Schildjungfrau mehr sein und mich mit unseren großen Reitern im Kampf messen. Ich will mich auch nicht mehr nur an blutigen Liedern erfreuen. Eine Heilkundige will ich werden und alles lieben, was wächst und Frucht trägt.« Und wieder sah sie Faramir an. »Königin zu werden, lockt mich nicht mehr.« Da lachte Faramir erleichtert. »Dann ist es gut«, sagte er, »denn ich bin nun mal kein König. Dann kann ich die weiße Dame von Rohan heiraten, wenn sie einverstanden ist. Und wenn sie will, dann gehen wir über den Fluss und verleben unsere glücklicheren Tage im schönen Ithilien. Lass uns dort einen Garten bestellen. Alles wird freudig wachsen und gedeihen, wenn die weiße Dame kommt.« »Muss ich dann mein Volk verlassen, einem Mann aus Gondor zuliebe?« sagte sie, »und wird deine hochmütige Sippschaft nicht sagen, seht mal, ein junger Mann aus gutem Hause, der sich eine Wilde aus dem Norden gezähmt hat, hat er denn keine von numenorischem Geblüt gefunden?« »Sollen sie nur reden«, sagte Faramir, und dann nahm er sie in die Arme und küßte sie bei helllichtem Tage, und es kümmerte ihn überhaupt nicht, dass sie weithin sichtbar oben auf der Mauer standen. Und tatsächlich hatten sie viele Zuschauer. und ein Lichtschimmer schien ihnen zu folgen, als sie Hand in Hand von der Mauer herabstiegen und zu den Häusern der Heilung gingen. Und zu dem Wart der Häuser sagte Faramir: »Hier siehst du die Jungfrau Eowyn von Rohan, und sie ist nun geheilt.« Und der Wart sagte: »Dann entlasse ich sie aus meiner Obhut und sage ihr Lebewohl. Möge sie nie wieder eine Wunde oder Krankheit erleiden. Ich gebe sie in die Obhut des Statthalters, bis ihr Bruder zurückkehrt.« Doch Eowyn sagte: »Jetzt aber, da man mir erlaubt zu gehen, möchte ich bleiben. Denn dieses Haus ist mir die liebste aller Wohnungen geworden.« Und sie blieb, bis König Eomer wiederkam. Den Empfang bereit gemacht, und viel Volk strömte herbei, denn die Nachrichten waren in alle Landesteile gedrungen, vom Minrimmon bis zu den Pinathgelin und den fernen Meeresküsten, und wer irgend konnte, beeilte sich zu kommen. Nun sah man wieder schöne Frauen und Kinder in der Stadt, die blumenbeladen in ihre Häuser zurückkehrten. Und aus Dol Amroth kamen die Harfner, die besten im ganzen Land, aus Lebenin hellstimmige Sänger, und von überall Leute mit Geigen, Bratschen, Flöten und silbernen Hörnern. Endlich kam der Abend, an dem man von den Mauern die Zelte auf dem Feld sehen konnte. Und die ganze Nacht brannten Lichter, denn man erwartete den Morgen. Und als die Sonne am klaren Himmel über die Berge im Osten aufstieg, auf denen nun kein Schatten mehr lag, da läuteten alle Glocken, alle Banner wurden entrollt und wehten im Wind, und auf dem Turm der Zitadelle wurde zum letzten Mal über Gondor die Fahne der Statthalter aufgezogen, silberweiß in der Sonne und ohne Wappen oder Wahrzeichen. Nun führten die Heerführer des Westens ihre Männer zur Stadt hin, und das Volk sah sie herannahen, Reihe um Reihe, blitzend und schimmernd in der Morgensonne, wie Wellengekräusel eines silbrigen Bachs. Und so kamen sie vors Stadttor. Und in einer Achtelmeile Abstand blieben sie stehen. Die Torflügel waren noch nicht erneuert worden, doch eine Schranke versperrte den Eingang, und dort standen Krieger in schwarz-silberner Tracht, die langen Schwerter gezogen. Vor der Schranke standen Faramir, der Statthalter, Hurin, der Schlüsselbewahrer, und andere hohe Würdenträger von Gondor, aber auch Frau Eowyn von Rohan, Marschall Elfhelm und viele Ritter der Mark. Und zu beiden Seiten des Tors drängten sich Edelleute in bunten Gewändern unter Blumengirlanden. Frei blieb nur ein breiter Streifen vor der Mauer. Auf allen Seiten umstanden von den Rittern und Soldaten von Gondor und Rohan, von dem Volk aus der Stadt und aus allen Teilen des Landes. Sie alle wurden still, als aus dem Heer nun die Dunedain vortraten, in grausilbernen Gewändern, und allen voran kam gemessenen Schritts der Herr Aragorn. Er trug ein schwarzes, mit Silber umgürtetes Panzerhemd und darüber einen weißen Umhang, am Hals mit einem grünen, weithin leuchtenden Edelstein zusammengehalten. Sein Kopf aber war unbedeckt, bis auf einen schmalen Silberreif mit einem Stern auf der Stirn. Mit ihm kamen Eomer von Rohan, der Fürst Imrahil und Gandalf, alle in weißen Gewändern, außerdem vier kleine Kerlchen, die von den Menschen ganz besonders angestaunt wurden. »Nein, Bäschen, das sind keine Knaben«, sagte Ioreth zu ihrer Cousine aus Imloth Melui, die neben ihr stand. »Das sind Perjain aus dem fernen Land der Halblinge. Da sollen sie hochberühmte Fürsten sein. Ich muss es wissen, denn ich hatte in den Häusern einen von ihnen zu pflegen. Sie sind klein, aber oho! Stell dir vor, Bäschen, der eine ist nur mit seinem Knappen ins schwarze Land gegangen und hat ganz allein mit dem dunklen Herrscher gekämpft und ihm seinen Turm in Brand gesteckt, ob du's glaubst oder nicht, so jedenfalls heißt es in der Stadt. Das muss wohl der sein, der neben unserem Herrn Elbenstein geht. Sie sind gute Freunde, habe ich gehört. Überhaupt, er ist bezaubernd, unser Herr Elbenstein. Nicht immer sehr fein in seiner Ausdrucksweise, naja, aber ein goldenes Herz hat er, wie man so sagt. Und er hat heilende Hände. Die Hände des Königs sind die Hände eines Heilers, hab ich gesagt. Und so ist das alles überhaupt erst herausgekommen. Und Mithrandir, der hat zu mir gesagt, Ioreth, lange werden die Menschen deiner Worte gedenken. Und aber Ioreth war es nicht vergönnt, in der Unterweisung ihres Bäschens vom Lande fortzufahren, denn eine Trompete erschallte und Totenstille trat ein. Denn vom Tor schritt nun Faramir hinaus, ihm zur Seite Hurin, der Schlüsselbewahrer, gefolgt nur von 4 Männern in den hohen Helmen und der Tracht der Zitadelle, die eine kleine Truhe aus schwarzem, mit Silber eingefasstem Lebethron-Holz trugen. Platzes begegneten sich Faramir und Aragorn. Und Faramir kniete nieder und sagte: »Der letzte Statthalter von Gondor bittet um Erlaubnis, sein Amt abzugeben.« Und er reichte Aragorn seinen weißen Stab. Aragorn nahm den Stab und gab ihn Faramir zurück mit den Worten: »Dieses Amt ist nicht erloschen, und es soll dein und deiner Erben sein, solange mein Haus währt. Walte nun deines Amtes.« Da stand Faramir auf und sprach mit klarer Stimme: »Menschen von Gondor, höret nun den Statthalter des Reiches. Sehet, endlich ist einer gekommen, der wieder Anspruch auf die Königswürde erhebt. Hier steht Aragorn, Arathorns Sohn, Oberhaupt der Dunedain von Arnor, Heerführer des Westens, Träger des Nordsterns und des neu geschmiedeten Schwerts, siegreich in der Schlacht und mit heilenden Händen, der Elbenstein, Elessar aus dem Hause Valandils, dessen Vater Isildur war, der Sohn Elendils von Numenor. Soll er König sein und in die Stadt eintreten und dort wohnen?« Und das ganze Heer und alles Volk riefen einstimmig: »Ja.« Und Irith sagte zu ihrer Cousine: »Weißt du, das ist jetzt bloß noch die Zeremonie, Bäschen. So machen wir das hier nämlich, denn eigentlich ist er ja, wie gesagt, schon in der Stadt gewesen. Und zu mir hat er gesagt.« Und wieder musste sie schweigen, denn Faramir nahm noch einmal das Wort: »Menschen von Gondor, die Gelehrten sagen uns, dass nach altem Brauch der König die Krone vor dem Tod seines Vaters aus dessen Händen empfing. Oder wenn dies nicht möglich war, dass er allein hinging in die Gruft, wo sein Vater aufgebahrt lag, und die Krone von ihm nahm. Da aber heute nun anders verfahren werden muss, habe ich Kraft meines Amtes als Statthalter aus der Rath dienen, die Krone Eanurs hierher gebracht, des letzten Königs zur Zeit unserer Vorväter.« Dann traten die 4 Wachen vor, und Faramir öffnete die Truhe und hielt eine alte Krone hoch. Sie war von gleicher Form wie die Helme der Turmwache, nur höher und ganz und gar weiß, und die Flügel an beiden Seiten waren von perlenbesetztem Silber und sahen aus wie die Schwingen eines Seevogels, denn sie war das Wahrzeichen der Könige, die übers Meer gekommen waren. Und in den Stirnreif waren 7 Edelsteine von Adamant eingesetzt, und ein Diamant auf dem Scheitel leuchtete wie eine Flamme. Aragorn nahm die Krone, hielt sie empor und sprach: »Et earello endorena utulien, sinome maruvan ar hildinjar ten ambar meta.« Und dies waren die Worte, die Elendil gesprochen hatte, als er auf den Flügeln des Sturms übers Meer gekommen war. »Aus dem großen Meer bin ich nach Mittelerde gekommen. Hier will ich bleiben, und nach mir meine Erben, bis an der Welt Ende.« Dann waren viele verwundert, als Aragorn sich die Krone nicht aufsetzte, sondern sie Faramir zurückgab und sagte: »Mut und Mühe von vielen haben mir zu meinem Erbe verholfen. Zum Zeichen dafür möchte ich, dass der Ringträger mir die Krone bringt und dass Mithrandir sie mir aufsetzt, wenn es ihm recht ist. Denn bei all dem, was vollbracht wurde, ist er die treibende Kraft gewesen. Und dies ist sein Sieg.« Da trat Frodo vor und nahm die Krone von Faramir und trug sie zu Gandalf. Und Aragorn kniete nieder, und Gandalf setzte ihm die weiße Krone auf und sagte: »Nun kommen die Tage des Königs, und gesegnet sollen sie sein, solange die Throne der Valar dauern.« Doch als Aragorn aufstand, blickten ihn alle in stillem Erstaunen an. Denn nun war ihnen, als sähen sie ihn zum ersten Mal. Groß wie die alten Seekönige überragte er alle, die um ihn waren. Hochbetagt schien er zu sein, und doch im besten Mannesalter. Weisheit stand ihm auf die Stirn geschrieben, und seine Hände hatten die Kraft, Wunden zu schlagen und Wunden zu heilen, und um ihn war ein Licht. Nun rief Faramir, »Sehet den König!« Und in diesem Augenblick wurden alle Trompeten geblasen, und der König Elessa schritt vorwärts zu der Schranke, und Hurin, der Schlüsselbewahrer, öffnete sie, und dann spielten die Harfen, Geigen, Bratschen und Flöten, und hellstimmiger Gesang erscholl, als der König durch die blumengeschmückten Straßen zur Zitadelle ging und eintrat. Und das Banner des Baums und der Sterne wurde an der Spitze des Turms aufgezogen, und die Herrschaft König Elessas hatte begonnen, von der in vielen Liedern berichtet wird. In seiner Zeit wurde die Stadt schöner, als sie selbst in den Tagen ihrer ersten Blüte je gewesen war. Denn Bäume wurden gepflanzt und Springbrunnen angelegt, und das Tor bekam